Byte FM. Es ist 7 Uhr. Hallo, hier ist die Sendung One Track Pony. Hier ist Frank Lechtenberg. Ich habe heute eine Band vom 4AD-Label als mein One Track Pony herausgesucht. Dabei handelt es sich um die englische Band Daughter und ihr erstes Studioalbum seit 7 Jahren. Zwischenzeitlich gab es eine längere Pause und 2017 noch einen Soundtrack für ein Game. Jetzt ist Stereo Mind Game herausgekommen. Das Trio hat uns 12 neue Songs fertig gemacht. Das klingt nach Daughter, so wie wir sie kennen, ist aber vielleicht nicht mehr ganz so düster wie die Vorgängeralben. Trotzdem bleiben wir melancholisch und Elena Tonras Stimme erinnert hier und da an eine Mischung aus The XX und London Grammar. Das gleiche gilt auch für die sanften E-Gitarrentöne, die auch ein Stück weit auf einem Cigarettes After Sex Album zu finden sein könnten. Ich steige direkt mal mit einem Track ein, der genau eben diese genannten Assoziationen bei mir geweckt hat. Das ist ein Daughter mit Be On Your Way. Thank you. Everyone Else heißt der Track und die Band ist natürlich London Grammar zu finden, übrigens auf dem Album Truth is a Beautiful Thing. Ihr hört Byte FM und das hier ist die Sendung One Track Pony, in der ich euch das neue Album Stereo Mind Game der englischen Band Daughter vorstelle. Daughter, das sind Elena Tonra am Gesang und Gitarre, Igor Häfli an der Gitarre und Remy Aguilera am Schlagzeug. Die ersten Songs, die entstanden schon 2021 und Igor Häfli und Elena Tonra, die haben sich in einem Studio in Devon getroffen, während Remy Aguilera seine Drumparts in den USA aufgenommen hat, genauer gesagt in Portland, Oregon, wo er inzwischen lebt. Produziert hat die Band im Großen und Ganzen selbst und aus meiner Sicht ist das Ergebnis etwas offener, durchsichtiger produziert und die Songs bleiben tatsächlich auch im Ohr, sind also relativ eingängig. Hören wir uns den nächsten Track an, der mich zu Beginn vom Rhythmus her ein wenig auch an belgische Indie-Pop-Bands erinnert, vielleicht sogar an die Österreicher von Wanda. Wenn das nicht vielleicht doch ein bisschen zu weit hergeholt ist. Hier sind Daughter mit Party. Byte FM. I wish I could stop the time flying on a pole. Indie-Rock mit Elektro-Einflüssen aus Kanada, das sind Metric mit Path in the Sky. Das aktuelle Album Formentera, das habe ich vor nicht allzu langer Zeit hier in der Sendung One Track Pony vorgestellt. Und wenn ihr schon Freunde von Byte FM seid, dann könnt ihr euch diese Sendung gleich im Anschluss in unserem Byte FM Archiv nochmals anhören, mit der kompletten Musik, versteht sich. In meinem Release-Radar, da steht die kommende Platte von Lloyd Cole, die wird On Pain heißen und Ende Juni bei uns erscheinen. Und vorab gibt es jetzt schon zwei Remixe des Track Wolves. Die Albumversion, die werden wir wohl erst hören, wenn die Platte wirklich fertig ist. Aber ich habe jetzt diesen ersten Eindruck vom neuen Album aufliegen. Das ist Lloyd Cole mit Wolves in der Red Star Mix Version. Die ist in Schweden übrigens schon ganz oben in den Singer-Songwriter-Charts angekommen, nämlich auf Platz 1. Das hier ist also Lloyd Cole. We tired of the mountain, the forest and stream. We'd heard of your cities and your hot children. We danced to your disco and your boogaloo. Ah, ah, we came to be near you, but you're frightened, we see. This Gothic architecture, this brutality. Your jails and slaughterhouses, your democracy. When you woke out of a dream, was shining on you all the time. The light was shining on you all the time. When you spoke out of desire, when you sat down. Kilby Kennedy mit No Attachment aus ihrem gemeinsamen Album Jupiter 13 hier in der Sendung One Track Pony auf BytefM. Ich stelle euch heute das neue, insgesamt dritte reguläre Studioalbum von Daughter aus England vor. Das Trio hat aktuelle Themen aus dem Weltgeschehen und die damit verbundenen persönlichen Eindrücke zum Thema des neuen Albums namens Stereo Mind Game gemacht. Und die Songstruktur, die ist manchmal etwas ungewöhnlich. Das macht die 12 neuen Tracks aber auch sehr spannend und tatsächlich funktionieren diese 44 Minuten Musik auch als Album mit eigener Dramaturgie von vorne bis hinten. Der Titel soll soll, ja, zumindest ist das das Ergebnis meiner Recherche, zunächst mal vom Begriff Stereo ausgehend Klänge von mehr als einer Quelle beschreiben. Und es geht dabei im Mindgame, also im zweiten Teil des Titels, wohl um den inneren Konflikt der Gedanken, die mit den unterschiedlichen Stimmen umgehen müssen. Einen weiteren Track, den habe ich noch für euch aus dem neuen Daughter-Album Stereo Mindgame. Das ist To Rage mit dem, ich sag mal, U2-Gedächtnisbass zu Beginn. If I scream at the top of my lungs, well, I'll put on a performance. I'll put on a show. It is a performance. I do it a whole song. You won't see me hurting when my heart it breaks. I'll put on a performance. I'll put on a brave face. Even when I was hiding, you could always find. Byte FM, das sind natürlich The XX mit Performance. In dieser Stunde geht es um das neue Daughter-Album Stereo Mind Game und natürlich auch um die englische Band Daughter, die diese Platte gerade eben auf 4AD veröffentlicht hat. Vorausgegangen war 2017 der Spiele-Soundtrack Music from Before the Storm und der war wesentlich sphärischer und weniger songlastig. Und trotzdem gab es einen richtig guten Song da drauf, den spiele ich jetzt. Das sind Daughter mit Burn It Down, ein Stück, das mich zu Beginn auch an Florence Welch erinnert hat. FM. Ein ziemlich alter Track aus dem Jahr 1981, auch wenn man es, ich finde, nicht wirklich hört. Das sind The Passions mit I'm in Love with a German Filmstar. Zu finden übrigens auf dem Album 30,000 Feet Over China. Hier auf BYTE-FM stelle ich euch in dieser Stunde das neue Album des englischen Trios Daughter vor. Das heißt Stereo Mind Game und ist das dritte reguläre Studioalbum der Band. Ich habe noch einen Track aus Album Nummer 2 von Daughter mit dabei. Das Album hieß Not to Disappear und der Track, der heißt How. FM. Ihr hört die Sendung One Trick Pony auf Byte FM. Das hier sind Männer Trust mit Billy Toppy. In dieser Stunde habe ich das neue Daughter-Album Stereo Mind Game vorgestellt und das ist das erste Daughter-Album seit 7 Jahren. Rausgehen möchte ich jetzt gleich mit den Cigarettes After Sex und dem Track K. Hier bei uns geht es mit meiner Kollegin Johanna Schmidt und unserem Byte FM Magazin weiter und die hat heute tatsächlich Giant Sand zu Gast, also auf jeden Fall dranbleiben, macht ihr ja sowieso. Wenn ihr diese Sendung gerade eben in Wiederholung am frühen Sonntagmorgen gehört habt, dann übernimmt gleich Martin Böttcher mit seinem Time Tunnel. Ich bin Frank Lechtenberg und sage Tschüss. FM.